Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So once again we continue. Wir machen wieder weiter. So look, he told them that he was not saying that because he wanted their money. Schau, teilte ihnen das mit, nicht weil ihr Geld wollte. But that the fruit of their generosity. Sondern die Frucht ihrer Großzügigkeit. So look at this. Schau mal. Generosity brings fruit. Großzügigkeit bringt Frucht. Lack of generosity does not bring any fruit. Mangelnde Großzügigkeit bringt keine Frucht. That's an important thought to think about. Das ist ein wichtiger Gedanke, über den man nachdenken sollte. So look, in verse 18 he's telling them, I now have everything I need, I have more than enough. In Vers 18 sagt er ihnen also, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich habe mehr als genug. I'm abundantly satisfied. Ich bin über alle Maßen zufrieden. So if he has more than enough, then why would he talk to them about the importance of giving? Wenn er also mehr als genug hat, warum redet er dann über die Bedeutung des Gebens? We've explained this in verse 17. Ich habe das in Vers 17 erklärt. Because it has nothing to do with what Paul needs. It has to do with them. Es hat nichts damit zu tun, was Paulus brauchte. Es ging um sie. Do you know, when I made a decision to continually sow generously, als ich beschlossen habe, beständig großzügig zu säen, I've learned a very few simple things. Habe ich ein paar ganz einfache Dinge gelernt. Number one, erstens, I don't sow only into people who have a need. Ich sehe nicht nur in Menschen, die einen Mangel haben. You see, God is not motivated by need, God is motivated by his own goodness. Gott wird nicht durch Not motiviert, sondern durch seine eigene Güte. And yet we Christians, we give so many times because there is a need. Und doch geben wir Christen so oft, weil es einen Mangel gibt. Now, I personally don't believe that's right. Ich persönlich glaube nicht, dass es richtig ist. Now, you might disagree, but that's okay. Du magst andere Meinung sein, das ist okay. I've understood that if I give where there is a need, ich habe verstanden, dass wenn ich gebe, wo Not herrscht, many times I do not help people. Ich den Menschen oft nicht helfe. Because many times there is a need because people keep making the wrong choices. Denn oft besteht Mangel, weil die Menschen immer wieder falsche Entscheidungen treffen. They mismanage their finances. Sie gehen schlecht mit ihren Finanzen um. So now by giving them, I'm not helping them to change their lives. Wenn ich ihnen also etwas gebe, helfe ich ihnen nicht, ihr Leben zu ändern. So I'm not saying that whenever there is need, I don't give. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht gebe, wenn Hilfe nötig ist. I said that I don't respond to need, but I respond to the Holy Spirit. Ich sage nur, dass ich nicht auf die Not reagiere, sondern auf den Heiligen Geist. So when the Holy Spirit touches my heart to give, I give any amount to anybody and I don't ask any questions. Wenn der Heilige Geist mein Herz zum Geben berührt, gebe ich jeden Betrag und stelle keine Fragen. And that's the mistake that I believe we often make. Das ist der Fehler, den wir, meiner Meinung nach, oft machen. We always want to live by certain rule instead of learn to live by the Holy Spirit. Wir wollen immer nach bestimmten Regeln leben, anstatt zu lernen, nach der Führung des Heiligen Geistes zu leben. The second thing I've learned regarding sowing, die zweite Sache, die ich in Bezug auf die Aussaat gelernt habe, is that we have certain responsibilities. Ist, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. You know, we have responsibility to care for the poor. Ich weiß, dass wir die Verantwortung haben, für die Armen zu sorgen. Now that sounds like a contradiction, doesn't it? Das klingt wie ein Widerspruch, nicht wahr? So on one hand you say we have a responsibility for the poor. Einerseits sagst du also, dass du die Verantwortung für die Armen trägst. And then you say you don't give when there is need. Und dann sagst du, dass du nicht gibst, wenn Hilfe nötig ist. I did not say I don't give when there is need. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht gebe, wenn Hilfe nötig ist. I said I'm not motivated by need, but by the goodness of God. Ich habe gesagt, dass ich mich nicht von der Not leiten lasse, sondern von der Güte Gottes. So I've learned that certain principles always work in the kingdom. Ich habe gelernt, dass bestimmte Prinzipien im Reich Gottes immer funktionieren. So my whole Christian life I've done this. Das habe ich mein ganzes christliches Leben lang praktiziert. People who have taught me the principles of the kingdom of God, I've always sowed into their lives. Ich habe immer in das Leben der Menschen hineingesät, die mich die Prinzipien des Reiches Gottes gelehrt haben. Because Paul said, the one who is taught is supposed to share with him who teaches. Wie Paulus sagte, soll der, der gelehrt wird, mit dem, der lehrt, teilen. Then I've always shared with the community that I'm part of. Und ich habe immer mit der Gemeinschaft geteilt, zu der ich gehöre. So think about this. Denk darüber nach. We are part of a church in whatever that looks like. Wir sind Teil einer Gemeinde, wie auch immer die aussehen mag. And what have we done? Und was tun wir? We have put money in a basket instead of caring for the brothers and sisters who are in really serious need. Wir legen Geld in einen Korb, anstatt uns um die Brüder und Schwestern zu kümmern, die wirklich bedürftig sind. Not because they're mismanaging, but because of different circumstances. Und zwar nicht, weil sie schlecht wirtschaften, sondern wegen anderer Umstände. So I've never liked that. Das hat mir noch nie gefallen. Because the Bible says we should be generous first of all with those who are of the household of faith, of the Christian family. Denn in der Bibel steht, dass wir vor allem gegenüber denen großzügig sein sollen, die zum Haus des Glaubens, der christlichen Familie gehören. So I cannot put money into a basket in a meeting when next to me sits a brother who doesn't know how to eat tomorrow. Ich kann daher in einer Versammlung kein Geld in einen Korb legen, wenn neben mir ein Bruder sitzt, der nicht weiß, was er morgen essen soll. See, these are very simple principles. Das sind ganz einfache Prinzipien. Now Paul says, I've more than enough. Paulus sagt, ich habe mehr als genug. And yet he's still praising them for sending financial support to him. Und trotzdem lobt er sie dafür, dass sie ihm finanzielle Unterstützung schicken. Now, wouldn't it make sense? Wäre es nicht sinnvoller? That Paul would say, guys, I have more than enough. I don't even need so much. So please don't send anything anymore. Wenn Paulus sagen würde, Leute, ich habe mehr als genug. Ich brauche nicht so viel. Also schickt mir bitte nichts mehr. Wouldn't that be the right thing to do? Wäre nicht dies der richtige Weg? No. Nein. Because the moment Paul would have done that, he would have thought about himself and not about them anymore. Denn in dem Moment, in dem Paulus das getan hätte, hätte er an sich selbst gedacht und nicht mehr an sie. But Paul's heart was so pure and so sincere. Das Herz von Paulus war so rein und so aufrichtig. That he knew it was about them and not about him. Er wusste, es ging um sie und nicht um ihn. Besides that, if you read the Thessalonians, letter to the Thessalonians. Wenn du den Brief an die Thessalonicher liest. You will see that Paul himself worked so hard. Wirst du außerdem feststellen, dass Paulus selbst hart gearbeitet hat? Day and night. Tag und Nacht. So that he could financially support those who worked with him. Damit er seine Mitstreiter finanziell unterstützen konnte. See, Paul's heart was totally free from the love of money. Du siehst, das Herz von Paulus war völlig frei von der Liebe zum Geld. Tomorrow I show you a very powerful truth. Morgen zeige ich dir eine sehr kraftvolle Wahrheit. See you tomorrow. Bis morgen.